5. Schlagen wir zu Matthäus 5. Lord, thank you for this evening. Vater, danke für diesen Abend. And we pray that you'd bless this. Und wir bitten darum, dass du segnen mögest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, tonight we're in Matthew 5:14. Heute Abend sind wir in Matthäus 5, Vers 14. This very famous verse. Ein sehr berühmter Vers. You are the light of the world. Ihr seid das Licht der Welt. Amazing, huh? Wow. The Lord said, I am the light of the world. Der Herr hat ja gesagt, er ist das Licht der Welt. In John chapter 8, verse 12. In Johannes Kapitel 8, Vers 12. But here he says, you are the light of the world. Aber hier sagt er, ihr seid das Licht der Welt. A city set on a hill cannot be hidden. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Nor does anyone light a lamp and put it under a basket. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel. But on the lampstand. Sondern auf das Lampengestell. And it gives light to all who are in the house. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. It's amazing, huh? Erstaunlich. So you have a big party and you are there. Also großes Fest und du bist dort. And your presence gives light to everyone. Und deine Gegenwart, sie strahlt Licht für alle aus. I remember we had like a family picnic. Ich erinnere mich daran, da gab es ein Familienpicknick. Back in 1978 or something, 77. So was 1978, vielleicht auch 77. And one of my relatives came up to me. Und einer meiner Verwandten kam zu mir. And he said to me. Und er sagte zu mir. Don't you tell my son about Jesus. Wage es ja nicht, meinem Sohn über Jesus zu erzählen. I said, I didn't say a word, did I? Oh, habe ich ein Wort gesagt? He says, just don't start. Fang gar nicht erst an. Fang gar nicht erst an. Why? Just your presence there. Allein die Gegenwart. You're the light of the world. Wir sind das Licht der Welt. We totally underestimate who we are. Wir unterschätzen völlig, wer wir sind. Verse 16. Vers 16. Let your light shine before men. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. In such a way. Damit sie. That they may see your good works. Eure guten Werke sehen. And glorify your Father who is in heaven. Und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Now in Matthew 6 it talks about works that people do to be recognized by men. In Matthäus 6 da wird gesprochen über Werke, die Leute tun, um von anderen Menschen anerkannt in zu werden. In Matthew 6:1. Zum Beispiel Matthäus 6:1. Beware of practicing your righteousness before men. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit. To be noticed by them. Dass ihr sie nicht vor den Menschen übt. Otherwise you have no reward with your Father who is in heaven. Um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. So one verse says, beware of practicing your righteousness before men. Also der erste Vers sagt, achtet darauf, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt. The other one says, let your light shine. Die andere Seite sagt, lass dein Licht leuchten. Well, the obvious difference is, one is you are practicing your righteousness to be praised of men. Die Sache ist ja ganz offensichtlich. Aber das eine ist, dass man seine Gerechtigkeit nur übt, um seinen Lob von den Menschen zu haben. And we'll get right to that. Let's look at verse 16. Und da können wir auch gleich hin. One more time. Aber schauen wir nochmal zu Vers 16. Let your light shine. Kapitel 5. So soll euer Licht leuchten. And the Greek grammar says, beginning right now, let your light shine. Und die griechische Grammatik sagt, fangt jetzt direkt an und lasst euer Licht leuchten. Before men, in such a way. Vor den Menschen in der Weise. So there's a particular way to do it. Da gibt es eine spezielle Art und Weise, wie man das machen soll. That they may see your kalos works. So, dass sie eure guten, die kalos Werke sehen. Not agathos. Nicht die agathos Werke. Agathos is good things we do for people. Agathos wäre gute Dinge, die wir für andere Leute tun. Kalos is an attitude before God. Kalos ist aber eine Einstellung, eine Haltung vor Gott. And the word can also be translated honest. Und dieses Wort kann auch übersetzt werden mit ehrlich. And if you put the word honest there, you will, the text will open up. Und wenn ihr das Wort ehrlich da hineinsetzt, dann öffnet sich der Text. That they may see your honest works and glorify your Father who is in heaven. Dass sie eure ehrlichen Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Now these people might not just break out and just say, "Oh, glory to your Father in heaven." Also, die werden jetzt vielleicht nicht gleich in Jubel ausbrechen und sagen, "Oh, Herrlichkeit sei deinem Vater im Himmel." But for sure, they will begin to think about your Father. Sicher werden sie anfangen, über deinen Vater not zu denken. Their father. Nicht ihren Vater. They will begin to glorify God because they are now focused for a moment on God. Sie werden anfangen, Gott zu verherrlichen, weil sie durch dich für einen Moment auf ihn blicken. I'll give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel. Honest works are so powerful. Ehrliche Werke sind so mächtig. And this is why it's commanded that we should let them shine. Deshalb ist uns befohlen, dass wir sie scheinen lassen. Now the word integrity. Das Wort Integrität means that I am determined, bedeutet, dass ich für mich bestimmt habe, to relentlessly be honest, ohne Nachgiebigkeit ehrlich zu sein. That's integrity. Das ist Integrität. Now these good works affect the unsaved. Und diese guten Werke, sie haben eine Auswirkung auf die Ungeretteten. Now if I just go to work and do a good day's work, und wenn ich einfach zur Arbeit gehe und dann einfach einen guten Tag da arbeite, nobody's going to break out and say glory to God in the highest. Niemand wird da einen Jubel ausbrechen. Verherrlicht Gott in der Höhe. Well, maybe. I mean, it depends how bad you were the weeks before. Naja, you know? Vielleicht. Wer weiß, wie das vorher war, die Woche bei dir. I remember I went to work with this one believer. Also ich kann mich daran erinnern, nicht. We were on a construction crew. War da am Arbeitsplatz mit einem Gläubigen. And there was five believers. Das war auf dem Bau, da waren fünf Gläubige. And we were Bible college students who were working for the summer. Und die Bibelschulstudenten, sie arbeiteten im Sommer. And we were all together in the morning. Und wir waren alle versammelt im Morgen. And, am Morgen. One guy said, "Hey, let's really bless the boss today." Und einer sagte, lass uns den Chef wirklich segnen. And the other guy said, "Yeah, let's give him a good day's work." Hey, und einer sagte, ja, lass ihn noch voll die Arbeit geben, die ihm am Tag zusteht. We just looked at him like, duh. Like, ich mich nur gesagt, yeah, like no kidding, oh, we're supposed to do that anyway. Keinen Spaß, bitteschön. I mean, wir sollen das eh machen. That's the normal thing to do. Wir sollten also ganz normal that's jeden Tag vernünftig arbeiten. That's not the extraordinary thing to do. Also das ist nichts Besonderes da. Anyway, I'll give you an example. Ein Beispiel. I was 20 years old. Ich war 20 Jahre alt. And we're building this house, me and Bill. Und Bill und ich, wir haben dieses Haus gebaut. Bill and I. I'm sorry. Yeah, Bill was working for me, you know. Also Bill hat für mich gearbeitet. Bill was building a house. Also Bill hat ein Haus gebaut. I was working for him. Und ich habe für ihn gearbeitet. And I did a lot of things. And ich habe viele Sachen gemacht. Digging and carrying wood and da gegraben, Balken getragen, Rohre verlegt. I basically was the cement between the contractors. Im Grunde genommen war ich wie der Zement zwischen den, wie sagt man, Vertrags. Ja. Yeah. The contractors would come in, the plumbers would come. Bei den Leuten, die Gewerke halt übernehmen. And then something would be missing, so I would fix it before the next crew came in. Also wenn dann irgendwas fehlt, irgendein Gewerk nicht gemacht war, dann habe ich dann das gerichtet. So these two plumbers came. Dann kamen diese Installateure. They were like 28, 30 years old. Die waren so um die 30 alt. They were really cool. I was impressed by them. Und ich war sehr beeindruckt. Die waren ziemlich cool. The way they dressed, they're just super cool guys. So wie sie da angezogen waren, sehr cool. And had their, you know, their shoes. They had really nice boots, and they had their. So Arbeitsschuhe und. They had their jeans tucked in their boots and just. Und die Jeans so in den Schuhen und. Smoking their cigarettes. They're just really cool guys. Ja, ziemlich coole Leute. And they weren't so nice, but they were cool. Sie waren vielleicht nicht so nett, aber sie waren sehr cool. So anyway, they left. They finished their job. Sie gingen dann wieder. Sie haben ihre Arbeit gemacht. And I had to clean up the building. Und dann musste ich das Gebäude aufräumen und reinigen. What do I find but a beautiful pair of what do they call them things in English? I forgot. I can't remember. Pliers. Dann finde ich ein wunderschönes Zangen, ne? Pliers, Zange. Eine But Zange. These were industrial pliers. These, aber das waren Industriezangen. These were very expensive. Also sehr, sehr teure Zangen. And this is going back, you know, this is going back 25 years ago. Und das war 25 Jahren. 27 years ago. Also 27 Jahren. And they were probably $20 back then. Und damals hätten solche Zangen vielleicht $20 gekostet. And there they were. Da lagen sie. And I put them in my toolbox like anybody else would. Ich habe sie direkt gleich in meinen Werkzeugkasten getan, wie es jeder auch tun würde. That's it. Okay. A couple weeks later. Ein paar Wochen später. One of the guys comes back on the job to look for Bill. Da kommt einer der Männer und er schaut nach dem Bill. To get his paycheck. Um seinen Gehaltscheck zu kriegen. And I had a feeling that these pliers belonged to him. Und er hatte so das Gefühl, diese Zangen, die gehören ihm wohl. But the wisdom of the world. Aber in der Weisheit der Welt says finders, keepers, losers, weepers. Die Finder, das sind die, die es behalten, und die es verlieren, die weinen halt. Yeah. Hey, I don't know that they're his. Woher weiß ich denn, dass es seine they sind? Don't have his name on it. Ist ja kein Name drauf. And there was a struggle inside of me. Und da gab es diesen Kampf in mir. I said, oh, they are beautiful. Oh, so schöne Zangen. And this kind I do not have. Und die fehlt mir. And I thought, but what would God want me to do here? Aber was möchte Gott hier? Keep them, probably. Wahrscheinlich behalten so sicherlich. I kept them. So habe ich sie behalten. No, I didn't keep them. Nein, ich habe sie nicht behalten. I took them out of the toolbox. Also ich nahm sie raus aus dem Werkzeugkasten. And I did something that was very painful at first. Und ich habe etwas getan, was zunächst sehr schmerzhaft war. And I walked over to the guy. Ich ging zu ihm hin. And I said, did these happen to be yours? Kann das zufällig sein, dass das deine sind? He said, yeah, they are. Und er sagt, oh ja. I said, I found them. Ich habe sie gefunden. Here they are. Da hast du sie wieder. He looked at me. Er hat mich angeschaut. Like I was from Mars. Als wenn ich vom Mars käme. Just from Mars. Als wenn ich vom Mars Pluto. Käme. Oder vom Pluto. Like I had them in my toolbox. Ich hatte sie ja bereits in meinem Werkzeugkasten. Any contractor who found a tool, it's automatically yours. Egal, wer auf dem Bau arbeitet, wenn er ein Werkzeug findet, das gehört automatisch dir. That's just a rule. Das ist ja die Regel. And if someone's name's on it, you just take the name off it. Und wenn dein Name drauf ist, dann reibst du einfach den Namen ab. And this guy, he just stopped and looked at me. Und dieser Mann hielt inne und der schaute mich an. And he said, und er sagte, thank you. Danke. He was so shocked. Er war so schockiert. Now this is what this is talking about. Und darüber redet das. Let your honest works shine. Lass deine ehrenhaften Werke scheinen. I mean, this guy never noticed me. Er hat mich eigentlich nie so an Notiz genommen. Cleaning the building and putting in pipe and digging. Na, ich habe das Gebäude gereinigt, ich habe Rohre verlegt, ich habe gegraben. Building walls and he never noticed me. Wände hochgezogen, wo sollte er mich dabei erkannt haben? He noticed our Christian music because he probably couldn't stand it. Also er hat meine oder unsere christliche Musik wohl sicherlich gehört und wahrscheinlich konnte er sie nicht ausstehen. He knew that Bill and I were believers. Er wusste, dass Bill und ich Gläubige waren. Because Bill always witnessed to them. Weil ja Bill immer ihnen Zeugnis gab. But it meant nothing to him. Aber das hat für ihn nichts bedeutet. Until that moment. Bis zu dem Moment. And it hit him so hard. Und das hat ihn so direkt getroffen. And after that I thought, wow, that was worth the $20. Und danach habe ich mir gedacht, wow, das waren die $20 that wert. Testimony. Das Zeugnis. And this is what it's talking about. Und darüber spricht es. Taking opportunities where nobody would find out. Gelegenheiten doch zu ergreifen, die vielleicht niemand herausfinden würde. And even if they found that, they wouldn't care. Und selbst wenn sie es herausfinden würden, sie würden sich nicht drum kümmern. Remember when I was 18 years old, I was driving in New York City. Ich war 18, ich fuhr in New York City. I was playing in a band in Manhattan. Und ich hatte in Manhattan in einer Band gespielt. Almost playing. Also fast gespielt. I was trying out and they wanted me to play with them. Und ich habe das so probiert und sie wollten, dass ich da bei ihnen auch spielen würde. I was playing electric guitar. Und die E-Gitarre habe ich no, gespielt. I was playing the accordion. Na. Es war vielmehr das Akkordeon, nicht die E-Gitarre. Hey, don't laugh. They were giving me good money. Sie wollten dafür viel Geld geben. Sometimes I think I should still be playing that thing. Und ich denke mir manchmal, ich sollte das immer noch spielen, das Akkordeon. Hey, 18 years old. 18 Jahre alt. $25 an hour. $25 die Stunde. And that's 29 years ago. Vor 29 Jahren. Not bad, huh? Nicht schlecht. And I was going down for rehearsal. Und da ging ich dann dort zum Casting. And I'm switching lanes on a road called the Major Deegan. Und da wechselte die Spur an einem Straße, nennt sich Major Deegan. And I didn't see this car coming up on the right. Und ich sehe nicht, wie da hinten ein Auto kommt. Who wanted to pass me on the right. Ein Auto, was mich da rechts überholen wollte. And I was going to the right lane. Und dann fuhr ich dann auf die rechte Seite, auf die rechte Spur. And then suddenly I look in my rearview mirror and he has an accident. Und ich sehe dann praktisch meinen Rückspiegel und plötzlich sehe ich, wie er da einen Unfall hat. He hits the curb and he had an accident. Also er hat den Kantstein getroffen und dann hat er einen Unfall gehabt. Not with another car, he just hit the curb. Er hat einfach nur den Randstein getroffen. And I thought to myself, that's not my fault. He's passing on the right. Und er hat mir gedacht, hey, das ist nicht meine Schuld. Der wollte ja rechts vorbeiziehen. Was soll das? Other, so I'm not obligated. Also wir haben uns noch nicht mehr berührt. Wo ist jetzt meine Verpflichtung? Then the Holy Spirit says, dann sagt der Heilige Geist, you want me to believe that? Willst du, dass ich das glaube? Pull over now. Fahr rechts ran und jetzt. So I pulled over and I thought, also habe ich rechts ran, bin what rechts rangefahren doing here? Und sag mir, was mache ich da? And the Holy Spirit was so strong on my heart, go back. Und der Heilige Geist, der war so stark auf meinem Herzen. Geh zurück, fahr zurück. Und sei ein Zeugnis. Be a testimony. Sei ein Zeugnis. So I went back. Also ging ich zurück. And this is what it's talking about. Und darüber ist die Rede. There's always situations that we are in. Es gibt immer Situationen, wo wir uns wiederfinden. Where we can hide. Wo wir uns entweder verstecken können. And save something. Und für uns etwas da scheinbar behalten können. But the Lord is saying, look, let your light shine. Aber der Herr sagt, hey, schau, lass doch dein Licht leuchten. Through honest works. Durch ehrenhafte Werke. And oftentimes it's most of the time it's not just our daily good work that impresses anybody. Und normalerweise ist es nicht unser tägliches gutes Werk, was jemanden beeindruckt. It's these special moments. Es sind diese speziellen Momente. When I could get away with something. In dem Moment, wo ich vielleicht mit etwas davonkommen könnte. And I don't. Aber ich gehe nicht davon. I choose, this is a moment of an honest good deed. Ich treffe die Entscheidung und sage, das ist dieser Moment einer ehrlichen guten Tat. And it's the kind of moment where the other person will think, are they crazy? Das ist der Moment, wo die andere Person denkt, ist der verrückt geworden? Why did they do that? Warum hat er das getan? I would never have done that. Ich hätte das nie getan. I remember we wanted to rent another church. Ich kann mich daran erinnern, wir wollten eine andere Gemeinde mieten. And me and this other guy went over to see the pastor and his assistant. Und da sind wir dann zusammen mit jemand anders, sind wir da hingegangen, um den Pastor zu treffen und seinen Assistenten. This is going back, I think, like 1988, something like that. Das war also 1988 vielleicht. And I was kind of intimidated. Und ich war ein bisschen eingeschüchtert. Because they didn't know us and sie kannten uns ja they nicht. Were a very well-known church. Und sie waren eine sehr bekannte Gemeinde. So we sat down with them. Also setzten wir uns nieder mit ihnen. And you could feel the tension. Und man konnte ein bisschen die Spannung spüren. And they said, what would you like? And I said, well, also, was möchtest du denn? We'd like to rent your hall on Sundays. Also, wir würden gerne am Sonntag da die Gemeindehalle mieten. This was the hall we rented before we went to Kenyongasse. Und das war die Halle, die wir gemietet haben, bevor wir in die Kenyongasse gingen. And we sat there. Und wir saßen dort. You could cut the tension with a knife. Und man konnte diese Spannung da mit einem Messer schneiden. And then I said something to them. Und dann sagte ich ihnen etwas. That broke the tension. Was diese Spannung da völlig aufgelöst hatte. And it could go right under this category. Und das fällt auch in diese Kategorie. They said something like, how long have you been pastoring? Nun, seit wann bist du Pastor? And I said, actually not very long. Und ich sagte, naja, eigentlich nicht so lange. I said, actually, I don't have much experience. Eigentlich habe ich nicht viel Erfahrung. I said, actually, eigentlich, I had a woman call the church the other day. Da gab es eine Frau, die hat mich in der Gemeinde angerufen. Who had problems. Die hatte Probleme. And I said, you know what, you'd be better off in that church. Und ich sagte der Frau, ich glaube, es wäre besser, wenn du in diese Gemeinde gehen würdest. And I said, their church. Und ich erwähnte eben ihre Gemeinde. He said, you told someone to go to our church? Ist das wahr? Du hast jemand gesagt, die Frau soll zu unserer Gemeinde kommen? I said, well, yeah. Naja, ja, I said, ja. So inexperienced, and I don't think I really could have been a pastor to her. Also ich bin noch nicht zu erfahren und ich glaube nicht, dass ich wirklich ein Pastor für ihr sein konnte. I was just being honest. Ich war da nur ehrlich. And the senior pastor looked at the assistant. Und der Senior Pastor schaut auf seinen Assistenten. And he said, "Would you have done that?" Fragt ihn so: Hättest du das gemacht? Sent someone to another church? Jemand in eine andere Gemeinde gesandt? And the assistant said, "No." Und er sagte: Na, ihr nicht. And the senior pastor said, "Neither would I." Und der Senior Pastor sagt: Das hätte ich auch nicht gemacht. And then he said to me, "So how much do you want to pay for our hall?" Dann fragte mich: Wie viel möchtest du für that die Halle was the zahlen? Next statement. Das war die nächste Aussage von and ihm. It was this, and I think this is exactly what it's talking about. Und genau darüber spricht es. Like an honest work. Ein ehrliches Werk. Where we open ourselves up. Wo wir uns selbst öffnen. To our own hurt. Und uns selbst verletzbar machen. In Psalm 15, verse 4. Psalm 15, Vers 4. To our own hurt. Zu unserer eigenen Verletzlichkeit. Not honest to someone else's hurt. Nicht, dass da jemand anders verletzt wird aufgrund unserer Ehrlichkeit. And if we are careful, und wenn wir da vorsichtig bei sind, we can find these opportunities. Und achtsam sind, dann können wir auch diese Gelegenheiten finden. To let our light shine. Dass wir unser Licht leuchten lassen können. And you will know that your light has shined. Und du kannst erkennen, dass dein Licht erleuchtet ist. When the other person thinks or says, wenn die andere Person denkt oder auch vielleicht sagt, I would never have done that. Das hätte ich nicht gemacht. But I appreciate that you did that. Aber ich weiß sehr zu schätzen, dass du es getan hast. That's the light. Da finden wir das Licht. And that makes them think. Und das lässt sie nachdenken. Why did that person do that? Warum hat die Person das getan? Like just working a good day's work. Einfach nur den vollen Arbeitstag zu arbeiten. The unbeliever does that. Der Ungläubige tut das auch. It's got to be something beyond that. Da muss es etwas geben, was darüber hinausgeht. Something that we could have hidden, but we chose not to. Etwas, was wir hätten verbergen können, aber wir haben uns entschieden, das nicht zu tun. And then someone finds out and they think, wow. Und jemand findet das heraus und sagt, wow. For example. Zum Beispiel. You're walking through a room and there's 100 euro on the floor. Du gehst durch einen Raum und du findest 100 Euro auf dem Boden. And you go over and you step on it. Rechts, links geschaut, einmal draufgetreten. And you slide your foot over to the bathroom. Eben rübergezogen den Fuß, da wo die Toilette ist. Close the door. Schließ die Tür. You pick it up, you put it in your pocket. Hebst es auf und ab in die Tasche. You come out like you just washed your hands and you walk away. Du kommst raus, als wenn du gerade deine Hand gewaschen hättest. Nobody, und du gehst weg. Nobody would know. Niemand hätte das nobody. Erkannt. How would they know it's in your pocket? Wie würden sie wissen, dass es in deiner Tasche ist? But God knows. Aber Gott weiß es. And this is an opportunity. Und das ist eine Gelegenheit. To glorify God. Gott zu verherrlichen. What is the 100 euro in comparison with glorifying God? Was sind 100 Euro im Vergleich dazu, Gott zu verherrlichen? Wouldn't it be a wonderful thing? Wäre es nicht wunderbar? Money was found. Geld wurde gefunden. We got to be careful. Okay. Did anybody lose any money? Hat jemand irgendwie Geld? Somehow, I don't know how you do this, but also, I mean, you could have 1,000 people say, "Yeah, I lost money." Ja, vielleicht kommen jetzt 1,000 Leute und sagen, ja, mein Geld habe ich verloren. You'd have to be careful, but somehow. Aber irgendwie. Depending on what this, I mean, you couldn't do that in the metro, you know. Man kann das vielleicht nicht in der Metro machen. I mean, if you find it in the metro, just keep it, you know. In der Metro, dann behalte es einfach. Forget about that. I mean, if you say, you know, I found some money, you go, wow, 500 Metro people. Sagst, yeah. U-Bahn, hey, ich habe Geld gefunden. And wem gehört das? Alle sind da. 70 people saying it was 10 euro, 50 people saying it was 20. 70 Leute sagen, es waren 10 euro, 50 sagen, es waren 20 und 60 sagen, es waren 100 euro. So, if it's in the metro, just keep it. Also in der U-Bahn, behalte es einfach. Metro. Oh, the metro, I'm talking about, yeah, U-Bahn, yeah. Okay, in der Metro. I was thinking like the metro store, you know. Ach so, okay. I mean, there's just nothing you can do. Im Metroladen. Find that thing on the street. Findest du auf der Straße. Just take it from the Lord. Nimm es einfach vom Herrn. But if it's in an office or something. Wenn es aber im Büro ist. It's possible that you could find this person. Es könnte sein, dass du die Person noch findest. What a testimony. Was für ein Zeugnis. Hey, did anybody happen to lose any money? Kann das sein, dass zufällig jemand ein bisschen Geld verloren hat? If you tell me how much it was and where you lost it. So, wenn du mir sagen kannst, wie viel das war und auch wirklich Geld verloren hast. You know, this summer, a couple summers ago at a conference. Vor ein paar Sommern bei einer Konferenz. I got out of my car. Ging ich aus meinem Auto raus. And there was a set of glasses right on the curb. Und direkt auf dem Randstein, da waren diese wunderbaren Sonnenbrillen. And I needed a pair of sunglasses. Und diese Sonnenbrille. I was just telling my wife, I need a pair of glasses. Oh, sag meiner Frau, hey, ich brauche aber eine Sonnenbrille. I opened the door and it's right on the curb. Öffne da die Tür und denk, wow, da ist sie schon am Randstein. I put them on. Setze sie auf. And I'm walking around the conference with them. Und gehe dann herum mit der, auf der Konferenz. And someone says to me. Und jemand sagt zu mir. Wow. Sagt, wow, you can afford those kind of glasses? Du kannst dir solche Sonnengläser leisten? I said, why? They're expensive? Sind sie teuer? Oh, they're $500. Nee, $500 sunglasses. $100. I said, wow. Und sag, oh wow, Volltreffer. And I had to make a big decision. Ich musste eine große Entscheidung treffen. Because I was speaking the next day. Weil am nächsten Tag, da war ich dann der Sprecher. And I did something that I regret till this day. und ich tat etwas, was ich bis zum heutigen Tag bedauere. I really do. Also, I gotta be honest. Boah, ich muss ehrlich sein. Ich bedauere es. I said before I spoke. Ich habe gesagt, bevor ich gesprochen habe. If anybody has lost a pair of sunglasses. Also wenn jemand seine Sonnenbrille irgendwie verloren hat. And you can tell me where they were. Und ihr mir sagen könnt, wo ihr sie verloren habt. I said, they're very nice. I put them on. Sie sind sehr schön. Ich habe sie aufgesetzt. I said, if you can tell me exactly where they were, I'll give them to you. Wenn du mir genau sagen kannst, wo sie gelegen haben, dann gebe ich sie dir. And the worst thing happened. Und der schlimmste Fall ist eingetreten. This guy came up to me and he says, da kam dieser Mann zu mir und sagte, they're my glasses. Das sind meine Sonnengläser. Before I got on my motorcycle, I put them down on the curb. Bevor ich da aufs Motorrad stieg, habe ich sie auf den Randstein gelegt. And I said, wrong. Und er hat gesagt, na, falsch, falsch. They were not on the curb. Sie waren nicht auf dem Randstein. They were in the grass. Sie lagen im Gras. So I kept them. Also habe ich sie behalten. And I regretted it till this day. Und auch das bedauere ich bis zum heutigen Tag. I gave it to him. Nein, ich habe es ihm gegeben. Bummer. So ein Mist. So ein Ärger. I hope that he glorified God. Ich hoffe, dass er darin Gott verherrlicht hat. I know that God was pleased with it. Aber ich weiß, dass Gott das gefallen hat. That's all I can hope. Das ist alles, was ich hoffen kann. No, the guy was really blessed. Der Mann, der war sehr gesegnet. The sad thing is that he didn't even give me like a cheap pair of glasses to replace them. Das Traurige war, dass er mir nicht irgendwie ein paar billige Sonnengläser gab, um sie zu ersetzen. Yeah, I mean, I hope he's listening today. Ich hoffe, er hört dazu. I mean, if you gave someone a pair of glasses for $500 back, also wenn du jemanden da Sonnengläser zurückgibst, die $500 wert sind, I would have given him at least 20 bucks, you know, dann kannst du ihm doch schon mal 20 Euro geben. But the better thing is that God will repay me in heaven. Aber Gott wird mich bezahlen im Himmel. When I get there, I'm going to have these glasses that are so nice. Also wenn ich da hinkomme, werde ich diese Sonnenbrillen haben. And I think that he glorified God because of my honesty. Und ich glaube, dass er Gott verherrlicht hat wegen meiner Ehrlichkeit. But you have to be careful because you can regret it. Aber du musst vorsichtig sein, weil du kannst es ja bedauern hinterher. You got to do it in faith. Mach es im Glauben. And sometimes you'll think, oh man, I shouldn't have done that. Und manchmal denkst du, oh, das hätte ich nicht machen sollen. But I did it in faith. Aber ich habe es gemacht im Glauben. It was an honest thing, you know? Und es war eine ehrliche Sache. So this is what it means to let your light shine. Das ist es, was es bedeutet, dein Licht leuchten zu lassen. This interesting thing about light. Interessant ist am Licht. We can let our light shine in two ways. Wir können unser Licht leuchten lassen auf zweierlei Weise. In what we say. In dem, was wir sagen. In what we do. Oder in dem, was wir tun. And we just talked about letting your light shine in what you do. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, sein Licht leuchten zu lassen in dem, was man tut. But also in the way we present the gospel. Aber auch in der Art und Weise, wie wir das Evangelium da präsentieren. We let the light shine by speaking forth the gospel. Wir lassen das Licht leuchten, indem wir das Evangelium sprechen. And sometimes we don't speak the gospel honestly. Und manchmal sprechen wir gar nicht das Evangelium aus, ganz ehrlich. We preach a gospel that's hard. Wir predigen ein Evangelium, was hart ist. We don't preach a gospel as though it saved me, the sinner. Wir predigen nicht das Evangelium so, als wenn es mich, den Sünder, gerettet hätte. We don't preach a gospel that says I am what I am by the grace of God. Wir predigen nicht das Evangelium, was sagt, ich bin, der ich bin, nur durch die Gnade Gottes. So in the way that we communicate the gospel, also in der Art und Weise, wie wir das Evangelium präsentieren, there has to be an honesty. Da muss auch eine Ehrlichkeit da because sein. Because we can be admired by people. Denn wir können ja bewundert werden von Menschen. And we can enjoy it. Und wir können es sogar genießen. Wow. When did you get saved? Wann bist du gerettet worden? 25 years ago. 25 Jahre schon. Wow, you must really know God. Du musst ja Gott kennen. Ja. Naja, sicher. Was denn sonst? Someday you'll be like me. Eines Tages wirst du auch so sein wie ich. Wow, your wife must be in awe to live with you. Also deine Frau, die muss also täglich nur staunen über dich. Ja. Ja, I mean, but I don't notice it, but she also, probably does. Naja, also wahrscheinlich schon, ne? Ja. And we can play this dishonest game. Und dann spielen wir dieses unehrliche Spiel. As though we are more spiritual than we are. Als wären wir geistlicher, als wir davor gehen. And I'll just close this from Philippians chapter 2. Und ich möchte das jetzt abschließen vom Philipper 2. And we'll just read these verses and you'll see. Und ich werde nur diese Verse lesen. Philippians 2:12. So then, my beloved, just as you have always obeyed. Philippians 2:12. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Not as in my presence only. Nicht nur wie in meiner Gegenwart. But now much more in my absence. Sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Work out. Arbeitet aus. Or shine. Leuchtet. Like work out your salvation. Bewirkt euer Heil. Work out your experience. Arbeitet das heraus. With eure fear Erfahrung. And trembling. Mit Furcht und Zittern. Which means a sense that we are all very human. Also einfach ein Gefühl, dass wir doch alle sehr menschlich sind. Don't play the game that you're superhuman. Spiel nicht das Spiel, dass du da ein Übermensch seist. The glory of God came upon a bush. Die Herrlichkeit Gottes kam auf einen Busch nieder. And when Moses saw the bush, und als Moses diesen Busch sah, that was burning, der da brannte, it was a picture of him. Da war das ein Bild von ihm. That the glory of God would descend upon a frail human being. Dass nämlich die Herrlichkeit Gottes auf ein zerbrechliches menschliches Wesen einfach niedersteigen könnte. And here's the message. Und hier kommt die Botschaft. For it is God who is at work. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Who is continually working in you. Der ja fortwährend in euch wirkt. It's not me. Nicht ich. It's not about me, it's about God. Da geht es nicht um mich, es geht um Gott. This is the message, the light that we speak. Es ist diese Botschaft, das Licht, was wir sprechen. It's not me, it's God. Ich bin es doch nicht, es ist Gott. Wow. Rob, thank you for giving me those pliers. Danke, Robert, dass du mir da die Zangen zurückgegeben hast. You are a good guy. Hey, du You're bist doch super. Guy, man. Ein guter Mann. I've never met a good guy like you. Ich habe noch nie so einen guten Mann wie dich getroffen. I'm not a good guy. Na, so gut bin ich nicht. I would never have done that. Normalerweise hätte ich das nie gemacht. If it wasn't for what God did in my life. Wenn es nicht um das gehen würde, was Gott in meinem Leben This getan is the hat. Message. Das ist die Botschaft. But see, I can play into the other thing. Aber ich kann da so hineinspielen und etwas vorgeben. So we let our light shine in what we say about the gospel. Also wir lassen unser Licht leuchten in dem, was wir sagen über das Evangelium. And through honest deeds. Und durch ehrliche Taten. Through an honest communication about how God works in my life. Durch eine ehrliche Kommunikation dessen, wie Gott in meinem Leben wirkt. And through honest deeds. Und durch ehrliche Taten. For it is God who wills, who works in me both to will and to work. Denn es ist ja Gott, der in mir sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen bringt. For his good pleasure. Zu seinem Wohlgefallen. And just close, watch these. Do all things without grumbling or disputing. Tut alles ohne Murren und Zweifel. So that you will prove yourselves to be blameless and innocent children of God. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes. Above reproach, listen, in the midst of a crooked and perverse generation. Inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. amidst a generation where people will steal your tools. Inmitten eines Geschlechts, was einfach die Werkzeuge wegnimmt. Where other workers will look in your toolbox while you're on break and they'll steal tools right out of your toolbox. Wo andere Leute vielleicht einfach in deinen Werkzeugkasten schauen während der Pause und dann die Sachen einfach wegstehlen. In a generation, you got to be careful when the guy loads his truck that he's not putting your machines in his truck. In einer Generation, wo du Acht geben musst, wenn da jemand seinen Lastwagen lädt, dass er nicht deine Sachen mit auflädt. And you're doing the opposite. Und ihr macht das Gegenteil. Listen to this. Amidst a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world. Inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter denen ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. One of my friends was doing a job. Da gibt es also einer meiner Freunde. Der hat einen Job gemacht, eine Arbeit gemacht. And he gave the price. Und er gab den Preis. And then the guy misunderstood him. Aber der Mann missverstand ihn. Said yes. Und sagte ja. And gave him $10,000 more. Und gab ihm da $10,000 mehr. That's a lot of money. Viel Geld. That's almost a brand new car. Und das stellt schon fast ein neues Auto dar. Friend had to make a decision. Und mein Freund musste die Entscheidung treffen. And he said to him, you know what? The estimate was not $80,000. Und er sagte zu ihm, du, die Schätzung dieser Arbeit, das war nicht $80,000, sondern 70. That's what we're talking about. Darüber reden and wir. Watch this. Und schaut as you mal. Appear lights in the world. Indem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Holding fast the word of life. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. So that in the day of Christ I will have reason to glory. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi. Because I did not run in vain nor toil in vain. Dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Lord Jesus, thank you. Herr Jesus, danke dir. For all you do in our lives. Für all das, was du tust in unserem Leben. And if there's anything that we ever do that can be considered an honest work. Und wenn es irgendwas nur gibt, was als ein ehrenhaftes Werk angesehen werden kann, let us never glory, lass uns nie darin uns verherrlichen, that it came from us, als wenn es von uns gekommen wäre. Because you are the one who works in us to do these things. Denn du wirkst in uns, dass wir diese Dinge tun können. And Lord, teach us to let our light shine. Und Herr, lehre uns, dass unser Licht leuchtet, unser Leben. In school, in work, everywhere we go. In der Schule, am Arbeitsplatz, wo auch immer wir hingehen. In Jesus' name. Wir bitten dich darum in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.